Viel zu tun, der Podcast über Berufe und wie man zu ihnen kommt. Hallo und grüß euch, ich bin hier gerade in der höheren Schule für Mode, Produktmanagement und Präsentation und bei mir ist der Martin Pfeffer. Servus, grüß dich. Hallo, servus. Und was machst du so? Was mache ich so? Ich bin seit annähernd 4 Jahren der Direktor dieser Schule. Direktor, das heißt, du schmeißt den Laden, könnte man sagen. Gemeinsam mit meinen 60 Lehrerkollegen. Mit 60 Lehrern. Was macht jetzt eigentlich ein Direktor? Wie unterscheidet sich das von einem normalen Lehrer? Naja, der normale Lehrer unterrichtet, erfüllt den Lehrplan, kümmert sich um das Pädagogische und ich bin auch für sämtliche Bereiche der Verwaltung zuständig. Das heißt, ich muss schauen, dass wir genügend Lehrer haben, die unterrichten, dass diese Lehrer ihre Unterrichtstätigkeit so ausführen, dass es für alle Beteiligten passt, dass die Maturaziele erreicht werden. Dazu bin ich noch dafür zuständig, dass die finanziellen Mittel an der Schule entsprechend verwaltet werden, dass die Schule in sauberem Zustand ist, sämtliche Projekte durchgeführt werden. Also da kommt schon einiges zusammen. Das heißt, du bist jetzt nicht nur Direktor, du bist ja auch Lehrer. Ja, ich bin nach wie vor Lehrer, sehr gerne Lehrer. Das war mir auch bei meiner Bewerbung schon wichtig, dass es eine Schule ist, an der ich zusätzlich zu meiner Führungstätigkeit auch noch unterrichten kann. Also ich unterrichte alle 3 Gegenstände, für die ich geprüft bin. Das ist Englisch, Deutsch und Präsentation. Präsentation, weil es ist ja eine berufsbildende Schule. Richtig. Das heißt, wie bereits gesagt, für Mode, es gibt einen eigenen Zweig und eben Produktmanagement und Präsentation. Richtig, ganz genau. Wie viele Schüler gibt es hier in der Schule? 480 Schüler haben wir in diesem Schuljahr in 17 Klassen. Okay, und dazu 60 Lehrer hast du gesagt. Wie wird man eigentlich Lehrer? Der Lehrerweg ist ein relativ einfacher, klassischer. Man entscheidet sich nach der Matura oder schon vor der Matura, je nachdem, entweder an der pädagogischen Hochschule für die Elementarstufe zu unterrichten, beziehungsweise an der neuen Mittelschule, dann geht man an die pädagogische Hochschule, für höhere Schulen an der Universität Lehramt zu studieren. Okay, das heißt, das ist ein Studium, das dauert wie lange? Oder eine Mindeststudiendauer, je nachdem welches Fach es ist. Es ist eben eine Kombinationssache. Man muss immer 2 Fächer studieren für eine höhere Schule. Und durchschnittlich sind 10 Semester Mindeststudiendauer. Okay, das heißt, man schließt dann ab und man wird dann ja nicht sofort direkt einfach vor eine Klasse gestellt und es wird gesagt, mach mal. Nein, dann gibt es ein Unterrichtspraktikum, das heißt nach Abschluss des akademischen Weges, wo auch bereits einige Lehrauftritte im Rahmen von Lehrveranstaltungen dabei sind, gibt es ein einjähriges noch Unterrichtspraktikum. Das wird in 2 Jahren dann von einem etwas anderen System abgelöst. Dem Unterrichtspraktikum, so wie es es jetzt gibt, ist es so, dass man in jedem Fach, das man unterrichten kann, eine Klasse führt und dabei von einem Betreuungslehrer gecoacht, unterstützt wird und sozusagen eingeführt wird in das gesamte Schulsystem. Alles klar. Das heißt, man hat dann gleich einen Anschluss an die Klasse, an die Lehrerschaft. Genau, ganz und genau. Und ist quasi nicht alleine. Okay, dann ist man mal Lehrer. Richtig. Wie wird man vom Lehrer zum Direktor? Ja, es ist dann noch einmal ein entsprechender Schritt. Also grundsätzlich ist einmal wichtig, entsprechende Unterrichtserfahrung zu sammeln, das Schulsystem in seinen verschiedenen Facetten kennenzulernen. Ich finde, es ist wichtig, möglichst viel zusätzlich zu machen. Also, soweit ich von meinen Erfahrungen her berichten kann, ich war Personalvertreter, ich habe die Pressearbeit einer Schule gemacht, ich habe Stundenplan gebaut, war in der Administration unterstützend tätig und so weiter und habe mich dann nach, was sehr wenig eigentlich war, immerhin schon 12 Jahren Unterrichtstätigkeit für eine Führungsposition, für die Leitung dieser Schule beworben. Das heißt, die Initiative dafür ist von dir ausgegangen? Ist von mir ausgegangen, richtig. Es war immer eines meiner Ziele, langfristig irgendwann eine Schulleitung zu übernehmen. Und ich hatte das Glück, dass bei meiner ersten Bewerbung das dann schon funktioniert hat. Also früher, als ich gedacht habe, ich war damals erst 37. Das heißt, du hast es dir nicht direkt erwartet? Nicht unbedingt. Nein, also es wäre auch nicht so schlimm gewesen, wenn das ein paar Jahre später gewesen wäre. Bin aber sehr, sehr glücklich, weil das meine Traumschule ist. Es hat funktioniert. Na bitte, sehr schön zu hören. Wie schaut denn dein Arbeitsalltag aus? Ich bin spätestens um 7 Uhr in der Früh in der Schule, um schon in der Früh den Kollegen, wir beginnen um 7.50 Uhr mit dem Unterricht, die Möglichkeit zu bieten, alles, was akut brisant ist, gleich einmal in der Früh zu besprechen vor dem Unterricht. Ja, es gibt immer wieder Dinge, die auftreten, sei es Schüler betreffend, sei es Unterricht, Ergebnisse von Überprüfungen und so weiter. Das versuchen wir gleich in der Schule in der Früh abzuklären. Dann, wenn es Krankenstände gibt und so weiter, auf diese zu reagieren, wie können wir damit umgehen, gemeinsam mit der Administratorin möglichst gute Supplierungen zu finden und so weiter. Am Vormittag gibt es dann Post zu erledigen, E-Mails zu beantworten. Dazwischen unterrichte ich immer wieder sehr, sehr viele Besprechungen. Gerade um diese Zeit im Schuljahr ist die Planung für das nächste Schuljahr bereits abzuschließen. Wir haben jetzt gerade Anfang März, das heißt, da wird schon für Herbst geplant. So ist es. Also eigentlich ist diese Planung bereits abgeschlossen. Da beginnt man nach Weihnachten. Wir haben die Anmeldezahlen fürs nächste Schuljahr. Das heißt, wir wissen, wie viele Schüler wir erwarten können, wie viele Schüler wir haben werden. Dazu kommt eben eine entsprechende Einteilung, wie viele Klassen, wer unterrichtet in welcher Klasse. All das ist im Moment zu melden an den Landesschulrat. Die Matura ist ein großes Thema, auch immer im zweiten Semester. Wir haben in wenigen Wochen die Präsentationen der Diplomarbeiten. Ja. Wir haben auch schon die Termine fürs nächste Schuljahr. Wir müssen die ganzen Titel und so weiter der Diplomarbeiten fürs nächste Schuljahr schon wieder bekannt geben. Also man ist ständig damit beschäftigt, das laufende Schuljahr zu bewältigen und das kommende Schuljahr zu planen mit allen Terminen. Jetzt hat man eine Planung, man hat auch einen Stundenplan, aber das wird vermutlich jeden Tag neue Herausforderungen geben, auf die man nicht unbedingt planen kann. So ist es. Wie vorher gesagt, wir haben etwas mehr als 60 Lehrer, wo es Menschen gibt. Gibt es Herausforderungen aufgrund von Erkrankungen, aufgrund von Schwangerschaften, was auch immer. Dann heißt es handeln. Kann man die Stunden aufteilen? Braucht man jemanden zusätzlich, den man einstellt für eine Vertretungszeit? Also das sind Herausforderungen, wie du richtig sagst, die man einfach nicht im Vorfeld, da muss man unmittelbar reagieren. Ja. Jetzt deine Lehrerschaft kennst du ziemlich gut, nehme ich mal an. Nach annähernd 4 Jahren schon. Ja, man ist ein eingespieltes Team. Ja. Aber wie gut kennen sich eigentlich Direktoren untereinander? Das ist unterschiedlich. Wir sind im humanberuflichen Schulwesen in Niederösterreich über 30 Direktoren. Ja. Wir haben zweimal im Jahr Tagungen, mehrtägig bzw. eintägig. Das heißt, da trifft man sich regelmäßig und je nach Schultypen, also wir sind in Niederösterreich 3 Modeschulen, die einzige Produktmanagement und Präsentation, da gibt es nur 2 weitere in Oberwart bzw. in Linz. Ja. Man kennt einander, man tauscht sich auch aus. Je nachdem, wie viel man gemeinsam hat an schulischen Herausforderungen, mehr oder weniger. Ja, also es gibt von diesen über 30, sage ich mal 3 oder 4, mit denen man in gutem Kontakt ist, wo man sich gegenseitig hilft, wenn man Lehrer teilen muss, auch bei der Matura und so weiter. Also das funktioniert recht gut. Ja. Das heißt, es ist sowas wie eine Community von Lehrbeauftragten. Richtig, ganz genau auch, ja. In Zukunft wird dein Beruf ja ein bisschen anders ausschauen. Du hast es ja schon angesprochen. Was wird sich denn in den nächsten Jahren ändern? Es gibt viele Dinge, die im Moment zur Diskussion stehen, aufgrund sämtlicher Reformen, Schulautonomiepakete etc. Wie es wirklich sein wird, ist bisher noch nicht ganz zu uns durchgedrungen. Es gibt, wie gesagt, viele Gerüchte, Modelle und so weiter. Wer jetzt wirklich davon betroffen sein wird und in welchem Ausmaß, ist noch nicht klar. Es wird zu vielen Änderungen kommen. Wie weit das auch unsere Schule betreffen wird, ist noch einmal etwas unsicherer, da wir eine Privatschule sind. Das heißt, wir unterstehen nicht dem Bund, was die Schulerhaltung betrifft, sondern dem Land Niederösterreich. Und Privatschulen sind da noch einmal ausgenommen in verschiedener Hinsicht. Ja. Während die Lehrer natürlich, die werden vom Bund bezahlt, aber alles, was Schulerhaltung betrifft, also vom Blatt Papier bis hin zu jeglicher baulicher Maßnahme, wird vom Land Niederösterreich bezahlt. Also haben wir da immer eine gewisse Sonderstellung. Okay, das heißt, als Privatschule ist das noch ein bisschen etwas anderes. Genau. Du hast auch mit der Politik doch einiges zu tun, eben wenn man quasi das Land bzw. den Bund einfach mal als Politik zusammenfasst. Ja. Mit wem hast du da regelmäßig Kontakt? Naja, vom Land selber gibt es einfach eine zuständige Stelle, die dort für unsere Finanzen zuständig ist und uns Gott sei Dank sehr gut unterstützt immer wieder. Es gibt auch einzelne Kontakte mit der zuständigen Bildungslandesrätin, Frau Magister Schwarz, die unsere Schule schon einige Male besucht hat und sehr unterstützt, unsere Ausbildung sehr schätzt. Ansonsten eigentlich weniger. Mit der Lokalpolitik aufgrund aktueller Projekte, Bürgermeister, verschiedene Stadträtinnen und so weiter. Aber das hält sich in Grenzen. Das heißt, doch auf verschiedenen Ebenen richtig hat man da miteinander zu tun. Nochmal ein bisschen zu dir. Seit wann wusstest du eigentlich, dass du Lehrer bzw. Direktor werden wolltest? Ich wusste mein ganzes Leben hindurch, dass ich Lehrer werden will. Ja. Ich habe immer sehr gerne mit anderen Kindern gearbeitet. Ich habe schon in der Unterstufe begonnen, Nachhilfe zu geben. Habe das sehr, sehr gerne gemacht. Wurde mir auch immer wieder gesagt, dass ich das sehr gut kann. Das heißt, ich wollte immer Lehrer werden. Und aufgrund der Tatsache, dass ich an meiner früheren Schule eben sehr in verschiedene Bereiche des Alltags, des Schulgeschehens involviert war, war mir auch immer klar, dass ich langfristig nicht nur unterrichten möchte, sondern auch gestalterisch tätig sein möchte, weil ich glaube, dass man in der Rolle der Schulleitung sehr viel bewirken kann. Ja? Das heißt, ich wusste dann auch relativ bald, so nach 10 Jahren oder so, nur unterrichten unter Anführungszeichen, dass ich mehr machen möchte. Ja, das war ja zu wenig einfach. Ja, man sucht immer neue Herausforderungen. Ja. Also es ist auch ein gewissermaßen kreativer Job, würdest du sagen? Absolut, ja. Was hast du in deinen 4 Jahren bis jetzt hier an der Schule so quasi angestoßen? Sehr vieles an alltäglichen Abläufen. Wir haben ich hatte das große Glück und habe es noch immer, dass gemeinsam mit mir auch die Administration der Schule, alles was Verwaltung, tägliche Abläufe und so weiter betrifft, neu besetzt wurde mit einer jungen Kollegin, mit der ich wunderbar zusammenarbeite. Wir haben sehr viel von den täglichen Abläufen umgestellt auf EDV-mäßige Dinge. Alle Möglichkeiten der Kommunikation werden ausgeschöpft. Das heißt, jeder Schüler, jeder Lehrer findet seinen Stundenplan auch am Handy. Das wird ständig aktualisiert. Wir haben alle möglichen Infoscreens auch in der Schule. Also es gibt keinerlei Hindernisse, nicht sofort zu wissen, wenn es eine kleine Änderung gibt und so weiter. Wir haben sehr viele neue Projekte eingeführt mit Wirtschaft, mit Gemeinde, mit Betrieben in ganz Niederösterreich. Ja, ganz, ganz viele Abläufe. Das Schulevent auf neue Beine gestellt, einen neuen Schulball. Muss man dazu sagen, ihr als Mode- und Präsentationsschule habt einmal im Jahr quasi ein großes Event, wo die ganzen Produktionen von dem Jahr vorgestellt werden. Genau, das ist immer im September. Eine Modeschau kann man sich vorstellen. Ein Teil davon ist die Modeschau. Ja. Der zweite Teil ist etwas, das eine schauspielerische Rahmenhandlung darstellt, wo die Schüler der Produktmanagement ihre Präsentationsfähigkeit ausleben können und zusätzlich auch Produkte aus diesem Bereich, seien es Holzprodukte, Papierprodukte, Metallelemente präsentieren. Ja. Also quer durch die Bank. Es ist ja wirklich ein Eventcharakter. Ich hatte schon ein paar Mal das Vergnügen, mit dabei sein zu dürfen. Und ihr baut ja dann wirklich im Turnsaal einen Laufsteg auf. Richtig. Einen größeren Monitor. Wie wird das organisiert? Das ist ein Projekt, das bereits Ende Juni beginnt, weil hier schon die Zeit nach Notenschluss genutzt wird für Proben und so weiter. Es wird auch der Turnsaal umgestaltet, was sehr viel Aufwand an Technik und so weiter erfordert. Und im September in der 3. Schulwoche finden dann diese 6 Aufführungen statt, wo sehr viel Projektmanagement-Tätigkeit notwendig ist, um das wirklich konsequent zu planen und durchzuführen. Das heißt, ihr habt gleich Unterrichtsstoff in Praxis angewandt so für ein Projekt, ganz wo genau das Ganze dann auch präsentiert wird. Genau. Ja, das heißt, Praxis bei euch wird ja entsprechend groß geschrieben. Absolut. Ein bisschen zum, ich nenne es jetzt einfach mal Arbeitsplatz, weil bei dir wird das ja vermutlich die ganze Schule sein. Ja, du hast ein Büro, in dem wir gerade sind. Ja. Das heißt, hier ist eher die ganze Administration. Richtig, also hier arbeite ich, um Telefonate, E-Mails und so weiter, kleine Besprechungen durchzuführen. Ansonsten bin ich, wie du richtig sagst, ständig in der Schule, im Gebäude unterwegs, um eben vor Ort zu sein, zu wissen, was passiert. Aber die Präsenz ist ganz, ganz entscheidend. Es würde nicht sinnvoll irgendwie sich auswirken, nur hier oben zu sitzen und zu verwalten, wie es vielleicht vor 30 Jahren noch möglich gewesen ist. Sondern man ist auch wirklich unterwegs. Genau. Ihr habt als berufsbildende Schule auch Werkstätten. Richtig. Wie sind die ungefähr ausgestattet? Das ist abhängig von dem jeweiligen Ausbildungszweig. Ja. Die Modewerkstätten, von denen wir 4 besitzen, sind natürlich ausgestattet mit entsprechendem Equipment an Nähmaschinen, ja, Bügelpressen etc., Spezialnähmaschinen. Und dann haben wir die Werkstätten für die Produktmanagement, wo entsprechende Geräte für die Materialien vorhanden sind, von, ich sage jetzt mal, Papierschneidemaschinen, Holzbearbeitung, Lederbearbeitung bis hin zu einem niegelnagelneuen Lasercutter, den wir vor einem Monat bekommen haben, okay, wo sämtliche Materialien wunderbar geschnitten und verarbeitet werden können. Das heißt, den Schülern wird auch das ganze Arbeitsmaterial hier zur Verfügung gestellt. Richtig, genau. Nochmal kurz zu den Lehrern. Wie stellt sich eigentlich ein Lehrerteam zusammen? Das heißt, du hast ja auch immer wieder neue Mitarbeiter. Richtig. Wie kommt der Direktor zu seinem Team? Es ist grundsätzlich so, wie beispielsweise um diese Jahreszeit die Planung fürs nächste Schuljahr stattfindet. Man hat auch eine langfristige Personalplanung, Personalentwicklung. Man weiß gewisse Dinge, wann jemand in Pension gehen wird, wenn jemand ein Kind bekommt und sich dann vielleicht versetzen lässt, um näher an seinem Wohnort zu sein. Das sind die planbaren Dinge, die man langfristig organisieren kann. Man schaut sich um Kollegen zu finden, die ins Team passen, die entsprechenden Fächer unterrichten zu können. Das wird dann auch ausgeschrieben, das wird an den Landesschulrat gemeldet. Wenn ich weiß, im September ist dieser oder jener Kollege aufgrund von Pensionierung nicht mehr da. Ja. Das wird ausgeschrieben in der Wiener Zeitung Anfang Mai. Dann gibt es verschiedene Bewerbungen auf diese Ausschreibung hin. Und gemeinsam mit dem Landesschulrat sucht man dann den oder diejenige aus, der diese Qualifikationen plus Zusatzaspekte, um ins Schulbild zu passen, zusätzliche Dinge auch unterrichten zu können und so weiter, ganz einfach mitbringt. Anstellen kann nur der Landesschulrat, weil der Dienstgeber ist. Okay, ja. Das heißt, wie viel Mitspracherecht hast du dann aber im Endeffekt? Es ist sehr unterschiedlich, weil es abhängig davon ist, welche Fächer betroffen sind, beziehungsweise welche sonstigen Aspekte noch mitspielen. Wenn bei mir eine Stelle frei ist und gleichzeitig an einer anderen Schule ein Kollege, eine Kollegin mit einem unbefristeten Vertrag keine Stunden mehr hätte, dann wird der oder diejenige vorgereiht, weil sie weiter beschäftigt werden muss. Okay. Das heißt, da würde ein Wunschkandidat meinerseits nicht wirklich eine Chance haben, weil die andere Person angestellt oder weiter beschäftigt werden muss. Es ist nicht immer 1:1 umsetzbar. Ja. Alles klar. Wie schaut das eigentlich aus? Das klingelt zum letzten Mal am Tag. Du gehst nach Hause. Wie viel Schule nimmst du mit? Grundsätzlich muss ich mal sagen, selbst wenn es das letzte Mal klingelt, hat das für mich noch keine Bedeutung und ich kann noch nicht nach Hause gehen. Okay. Weil meistens dann erst die Zeit beginnt, wo ich vieles in Ruhe auch aufarbeiten kann. Okay. Ja. Wo ich noch Termine angesetzt habe, weil ich weiß, dass keine Schüler mehr kommen werden und so weiter. Mhm. Also das Klingeln hat leider für mich oder Gott sei Dank keine Bedeutung. Okay. Und es ist ganz unterschiedlich, wann ich dann tatsächlich nach Hause gehe. Es kann durchaus auch sein, dass ich schon vor dem letzten Klingeln gehe, weil an diesem Tag keine Termine mehr anstehen. Ja. Aber ich gehe, wie gesagt, durchschnittlich komme ich so um 7 in der Früh und gehe so in etwa um 17 Uhr. Es kann aber auch sein, dass es 19 oder 20 Uhr wird und ein anderes Mal vielleicht, dass ich um 15 Uhr gehe, weil ich noch selber irgendeinen anderen Termin habe. Je nach Bedarf. Es gibt keine geregelten Arbeitszeiten. Mhm. Es gibt quasi eine Kernarbeitszeit, also ich werde immer jeden Tag von 7 bis 15 Uhr da sein. Danach ist es flexibel. Okay. Wenn du es dann allerdings mal nach Hause schaffst, wie viel Schule nimmst du da mit? Viel. Sehr viel. Also ich versuche zwar auf meinem Weg im Auto, wo ich eine halbe Stunde so in etwa unterwegs bin, für mich schon viel aufzuarbeiten, weil ich nicht zu viel nach Hause mitnehmen möchte. Grundsätzlich ist es aber dennoch so, dass man jeden Tag irgendetwas mitnimmt, dann telefonisch noch sehr viel erledigt oder via E-Mail oder WhatsApp und so weiter. Einfach noch, bitte mach das morgen oder können wir das heute noch besprechen. Ja. Oder einfach Sorgen, die man hat, weil man weiß, dort oder da gibt es gerade eine spezielle Herausforderung. Also es gibt eigentlich, um ehrlich zu sein, keinen Tag, wo ich nicht doch einiges zumindest gedanklich mitnehme und entweder mit meiner Frau zu Hause oder mit Administration, Fachvorstand und so weiter dann telefonisch noch versuche zu regeln. Ja. Also man kriegt den Direktor aus der Schule, aber nicht die Schule aus dem Direktor. So ist es. Es wäre nicht möglich und ich glaube auch gar nicht wünschenswert, mhm. ja, wenn man da wirklich so die Tür zumachen und das ablegen könnte. Ja. Böse Zungen sagen ja, es gibt drei Gründe, um Lehrer zu werden, Juni, Juli, August. Mhm. Wie ist das für dich mit den ganzen Ferien? Ist das auch für dich eine Arbeitszeit oder kannst du dort dann mal wirklich abschalten? Also auch das ist differenziert zu sehen. Die ersten zwei Ferienwochen bin ich fast immer in der Schule. Da gibt es auch sehr viel aufzuarbeiten, teilweise auch schon wieder vorzubereiten, weil wir den Stundenplan fürs folgende Schuljahr schon fertig machen. Dann gibt es, muss ich fairerweise sagen, so in etwa 4 Wochen, wo Schule einmal ruht, wo die Aufnahmen fürs nächste Schuljahr abgeschlossen sind, ein Stundenplan steht. Aber dann so ab Mitte August in etwa ist man auch wieder da und eigentlich vollends damit beschäftigt, das neue Schuljahr auf die Reihe zu bekommen. Aber, es gibt eine Zeit, wo man Schule auch ruhen lassen kann. Du hast wirklich so etwas wie einen planbaren Urlaub jedes Jahr, was in einem berufenen Jahr echt ziemlicher Luxus ist. Nein, also diese 4 Wochen, sage ich jetzt einmal so, ab Mitte Juli bis Mitte August, die sind, da ist dann eine tote Zeit, wo nicht sehr viel passiert, wo das Sekretariat zumindest am Vormittag besetzt ist, damit, falls wirklich irgendwelche Dringlichkeiten sind. Ich bin auch immer am Handy erreichbar oder via Mail, aber man muss nicht da sein. Und in den restlichen Ferien? Wie ist das? Du meinst wirklich? Weihnachtsferien, Osterferien und so weiter? Genau. Herbstferien. Herbstferien haben wir grundsätzlich nicht. Mhm. Das geht sich nicht aus organisatorischen Gründen heraus in einer berufsbildenden Schule. Weihnachts- und Osterferien bin ich nicht immer an der Schule, aber es gibt immer sehr viel zu tun. Okay. Vieles, was man mit nach Hause nehmen kann oder mit Mails und anderen Medien. Es läuft viel im Hintergrund, was man vielleicht gar nicht sieht. Genau. Du hast ja auch jetzt nicht nur mit deinem Lehrerteam zu tun, sondern auch mit Schülern. Gott sei Dank. Ja, und deren Eltern. Richtig. Das heißt, wie viel hast du da in bei solchen Gesprächen zu tun? Wie oft ist da jemand bei dir? Doch regelmäßig. Also Schüler immer wieder. Ja. Nicht nur die Schulsprecherinnen, sondern auch Schüler sonst verschiedener Klassen und so weiter. Weil mir von Anfang an sehr wichtig war, und das wissen alle Beteiligten in unserem Haus, Kommunikation das Allerwichtigste ist. Das heißt, ich möchte nicht warten, bis es irgendwann wo ein großes Problem gibt, sondern schon im Vorfeld immer wieder Dinge besprechen, klären. Also Schüler kommen eigentlich laufend, Gott sei Dank, schätze ich sehr. Eltern weniger. Ich habe ein ganz tolles Lehrerteam, das heißt, die Kollegen, die unterrichten, haben ihre Sprechstunden, sind auch sonst telefonisch erreichbar via Mail, klären sehr, sehr viel selbstständig ab. Also Eltern kommen nur sehr vereinzelt, muss ich fairerweise sagen. Okay. Im Vorfeld vielleicht, bevor ihre Kinder an die Schule kommen, um sich beraten zu lassen und Informationen zu holen. Aber in der Zeit, an der die Kinder bei uns an der Schule sind, habe ich sehr wenig mit den Eltern zu tun. Du hast Schulsprecher erwähnt. Ja. Die werden ja jedes Jahr neu gewählt. Richtig. Wie schaut da die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit denen aus? Wie gestaltet sich das? Sehr gut, Gott sei Dank. Also ich bin immer sehr engagierte, sehr liebe und auch sehr kompetente Schulsprecherinnen, auch heuer wieder, die sehr vernünftig agieren, Dinge, die sie in Angriff nehmen wollen, mit mir, den betroffenen Kollegen und so weiter besprechen, sodass wirklich sehr schnell immer klar ist, sind das Ideen, die umsetzbar sind oder nicht. Man muss da immer irgendwo, egal ob es finanziell oder schulorganisatorisch ist, realistisch sein und kann nicht Dinge versprechen, die dann ohnehin nicht möglich sind. Das heißt, die Schulsprecher kommen dann mit den Wünschen und Anregungen von der Schülerschaft zu dir und dann wird gemeinsam quasi geschaut, was ist umsetzbar, was ist realistisch. So ist es. Da findet man immer ganz tolle Möglichkeiten. Wir haben jetzt einen Tisch beispielsweise für Tischfußball angeschafft, mit Hilfe des Elternvereins, der uns da immer ganz toll unterstützt. Wir haben auf Wunsch der Schüler jetzt neue Tische für den Garten bestellt, damit sie mehr in der schönen Jahreszeit draußen sein und draußen arbeiten können. Das sind Ideen, die gut sind, die auch umsetzbar sind. Dann gibt es manchmal auch Dinge, die einfach nicht realisierbar sind, es kam der Wunsch, auf der Dachterrasse draußen Freistunden zu verbringen. Da gibt es kein Geländer, das geht ganz einfach aus Sicherheitsgründen nicht. Aber es lässt sich alles wunderbar ausreden. Ja. Okay. Wenn jemand jetzt Lehrer oder sogar Direktor werden möchte, was würdest du denen raten? Was würde ich ihm oder ihr raten? Das Wichtigste meiner Meinung nach ist die Liebe zu Kindern, zu jungen Leuten, zu Menschen allgemein. Man braucht viel Verständnis, viel Einfühlungsvermögen, Kommunikationsbereitschaft, man muss lösungsorientiert arbeiten, man muss mit dem System oder in dem System Schule leben können. Es gibt viele Dinge, die kann man sich nicht aussuchen, die werden einfach vorgegeben und da hilft jegliches Jammern, jegliche Kritik nichts, dem muss man sich fügen und unterordnen. Ja, aber das Wichtigste meiner Meinung nach ist wirklich nicht aus den Augen zu verlieren, dass die Schüler das Wichtigste sind und dass man seinen Job gern macht. Also ich finde, für mich ist das Wichtigste in unserem Haus, dass die Kinder gerne in die Schule kommen, auch wenn sie keine kleinen Kinder mehr sind, dass meine Lehrer gerne in die Schule kommen, denn Leute, die gerne ihre Arbeit verrichten, machen sie auch gut. Ja. Alles klar. Dann danke ich dir. Sehr gerne. Früher war der Besuch beim Direktor eine Katastrophe, aber heute war er doch ziemlich nett. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast doch auf iTunes und unterstützt mich auf patreon.com/vielzutun. Ihr könnt mir auch gerne eine Mail schreiben an vielzutun.podcast@gmail.com. In diesem Sinne, man hört sich!